verehrte Hörerinnen und Hörer. Kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Hier ist die Polizei. Was ist denn eigentlich los? FBI. Oh. Mord? Kennen Sie diesen Mann? Das ist meine Sekretärin. Dann war es Mord. Nein. Nun, das gibt's doch nicht. Es war ein Unfall. Will man mir was anhängen? Ja. Ich weiß, wer der Mörder ist. Was? Nein. Ruhe. Nein, das darf doch nicht sein. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich bin doch hier bloß die Haushälterin. Wer ist der Mörder? Nein. Sagen Sie es nicht. Das heißt ja. Ich will drauf kommen, wer der Mörder ist. Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer Kein-Mucks-Weihnachtsausgabe. Mein Name ist Bastian Pastewka. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, so wurden in den 1960er Jahren Sherlock-Holmes-Hörspiele eingeleitet, jedenfalls wenn man den saarländischen Rundfunk hörte. Sir Arthur Conan Doyle schrieb die Geschichten von Sherlock Holmes und seinem Freund Dr. Watson. Ja, ich verstehe. Das klingt schon verheißungsvoll. Richtig gruselig wäre es aber, wenn jetzt noch schaurige Musik dazu käme. Oh, da ist sie schon. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin jetzt schon völlig fertig. So morbide begann damals jede Folge der Sherlock-Holmes-Hörspielserie aus Saarbrücken mit dem untoten Ansager und dieser äußerst seltsamen Musik. Mein lieber Holmes. Mein lieber Watson, wie nett, dich einmal wieder hier bei mir zu sehen. Das hat mich an dieser Reihe mit Alexander Kerst und Heinz-Leo Fischer immer fasziniert. Bei dem Grusel-Intro kriegt man weiche Knie, aber der Schluss jeder Folge klingt immer so. Einverstanden, Mr. Holmes? Einverstanden. Respekt. Ja, rums, das war's, Klappe zu, kann man so machen, warum nicht? Wir wollen auch heute wieder ein drittes und letztes Mal über den großen Sherlock Holmes und seine Fälle plaudern, über Legenden und Mythen und die zahlreichen Einsätze des Meisters im Radio. Und bevor wir gleich natürlich das Finale von Das Geheimnis des Weißen Bandes bringen, lohnt es sich, noch einmal zu erinnern, wie Holmes und Watson eigentlich erstmals zusammentrafen. 1881 war es. Dr. Watson ist gerade aus dem Krieg zurückgekehrt, mit einer Wunde und vom Typhus gezeichnet. Da trifft er in London seinen alten Studienkollegen Stamford. Und eben der erzählt ihm von einem freien Zimmer in der Baker Street, wo schon ein eigenartiger Mann wohnt. Und eben der hält sich gerade im chemischen Laboratorium des Bartholomew's Hospitals auf. Dr. John Watson, Mr. Sherlock Holmes. Mr. Holmes. Sehr erfreut, Dr. Watson. Sie sind in Afghanistan gewesen, wie ich sehe. Woher? Woher um alles in der Welt? Wissen Sie das denn? Unwichtig. So geschah es in Arthur Conan Doyles erstem Holmes-Roman Eine Studie in Scharlachrot. Und dieser Ausschnitt gehört zu der einen Sherlock-Holmes-Radioreihe, die ich Ihnen in den letzten Ausgaben unterschlagen habe. Es ist die des damaligen Südwestfunks mit Peter Fitz als Watson und Walter Renneisen als Sherlock Holmes. Sie waren doch überrascht, nicht wahr, als ich Ihnen bei unserer ersten Begegnung gesagt habe, dass Sie in Afghanistan waren? Allerdings. Aber ich nehme an, jemand hat es Ihnen gesagt. Mitnichten, lieber Watson. Aber Sie können doch unmöglich... Sie wurden mir als Dr. Watson vorgestellt, von einem Mediziner. Ja. Also dachte ich mir, Sie sind wohl Arzt. Arzt mit der Haltung eines Soldaten, also Armeearzt. Ihr Gesicht ist dunkel, aber wenn Ihre Manschetten sich verschieben, sieht man, dass die Handgelenke hell sind. Ihre normale Hautfarbe ist also nicht die des Gesichts. Folglich waren Sie in einem heißen Land. Ihr abgezehrtes Gesicht verrät, dass Sie Mühsal und Krankheit durchgemacht haben. Den linken Arm halten Sie unnatürlich steif, als ob er verletzt worden sei. Wo in den Truppen könnte ein englischer Armeearzt Mühsal erlebt haben und am Arm verwundet sein? Augenblicklich nur in Afghanistan. Voilà. Schon zu Beginn unseres kleinen Kein-Mucks-Sherlock-Holmes-Specials haben wir Ausschnitte aus dieser Studie in Scharlachrot-Version gebracht. 1987 begann der Südwestfunk, die frühen Fälle in loser Folge als Hörspiele einzurichten unter dem Titel »Die Abenteuer des Sherlock Holmes«. Eine sehr werketreue und aufwendige Radioserie. Los ging es damals mit den ersten zwei Conan-Doyle-Romanen, eben eine Studie in Scharlachrot und »Das Zeichen der Vier«. Mitte der 1990er Jahre kamen auch noch Das gefleckte Band und Ein Skandal in Böhmen dazu und damit Holmes einziges Zusammentreffen mit seiner weiblichen Nemesis Irene Adler. Oder Irene Adler, wie Sie wollen. Neben Peter Fitz und Walter Renneisen waren unter anderem Thomas Thieme, Otto Mellies, Corinna Kirchhoff, Katja Teichmann, Alf Marholm, Fritz Lichtenhahn oder Hans-Werner Meyer dabei. Und es gab zudem ein Wiederhören mit diesem Schauspieler, der uns in Kein Mucks schon oft begegnet ist. Erkennen Sie ihn? Oh, das hier ist ein schönes, gesetzestreues Land, dieses England. Und überall ist ein Polizist in Rufweite. Ja, natürlich war das kein geringerer als Friedrich W. Bauschulte, den Fans als Professor von Dusen bekannt, der auch in unseren Radio Bremen-Krimis der 1950er Jahre ein ums andere Mal zu hören war. Sie erinnern sich. Verdammt, ich hab's gewusst. Das wird ein verdammt heißes Ding werden. Genau, doch das nur nebenbei. Zurück zu Sherlock Holmes. Ganz interessant. Es scheint doch noch gekonnte Verbrechen zu geben. Offenbar. 2004 ging die Serie weiter. Es kamen noch einmal 8 Hörspielfassungen der Conan Doyle-Kurzgeschichten mit Renneisen und Fitz dazu. Da hieß der Sender schon SWR. Darunter etwa die Sache mit dem adeligen Junggesellen. Da liegt aber eine vornehme Epistel. Ich versichere Ihnen, Watson, ohne Heuchelei. Die Stellung meines Klienten ist für mich von minderem Belang als sein Fall. Auch die mysteriösen Ereignisse von Wisteria Lodge und Abby Grange waren dabei, der Fall der einsamen Radfahrerin und des schwarzen Peters, um nur einige zu nennen. Doch wussten Sie eigentlich, dass die Methoden des Sherlock Holmes in diesen vielen erfundenen Kriminalfällen tatsächlich zum Leitfaden realer Polizeiarbeit wurden? Ja, ja, Sir Conan Doyle war es, der uns den Weg zeigte, systematische Ermittlungen zur Aufklärung eines Verbrechens anzustellen. Und wussten Sie ferner, dass nicht nur Sherlock Holmes, sondern auch sein Erfinder Arthur Conan Doyle selbst oftmals in seiner Eigenschaft als Amateurkriminalist zu Rate gezogen wurde und also zu seinen Lebzeiten mit echten Fällen konfrontiert wurde? Es ist nicht weiter erstaunlich, dass Leute aus dem Volk, die in Schwierigkeiten waren oder Kummer hatten, an Conan Doyle schrieben. Oft waren diese Briefe an Sherlock Holmes adressiert und ihn um seine Hilfe baten. Wenn er konnte, half er. Arthur Conan Doyles, ja, Conan Doyles, nicht Sherlock Holmes, nein, Arthur Conan Doyles bekanntester Fall ereignete sich vor 95 Jahren im Dezember 1926 und er betraf eine Kollegin, die Schriftstellerin Agatha Christie. Die damals 36-jährige Agatha Christie war zu diesem Zeitpunkt noch keine Berühmtheit. Sie hatte sich allerdings mit einigen Veröffentlichungen schon einen Namen machen können. Es ist eine wahre Geschichte. Agatha Christie verschwindet eben im Dezember 1926 plötzlich und unerwartet. Nur Christies Auto wird in einem Straßengraben in Surrey gefunden. Dann bekommen die Zeitungen Wind von der Sache und schon folgt eine der größten Suchaktionen Großbritanniens. Zehntausende Menschen beteiligen sich an der Great Sunday Hunt am 12. Dezember 1926, darunter auch die Autorin Dorothy Sayers, Erfinderin der Lord Peter Wimsey-Kriminalgeschichten. Schließlich wird irgendwo eine Frauenleiche gefunden, doch es ist nicht die Christie. In der Daily Mail bezieht der Kriminalschriftsteller Edgar Wallace Stellung. Er deutet an, dass Agatha Christie ihr Verschwinden nur inszeniert hat. Doch Christie wird nicht gefunden. Auch Sir Arthur Conan Doyle, der Autor von Sherlock Holmes, beschäftigte sich an diesem Tag mit Agatha Christie. Auf unbekannte Weise war er in den Besitz eines Handschuhs von Agatha gekommen und ging damit zu einem Hellseher. Dieser Hellseher sah sich den Handschuh an und meinte, dass er den Namen Agatha empfange. Man werde wohl am kommenden Mittwoch wieder von ihr hören. Doch noch unglaublicher als die Tatsache, dass ausgerechnet Conan Doyle, der Autor einer der wohl rationalsten und der Wissenschaft der Deduktion ergebensten literarischen Figuren, einen Hellseher an einem Handschuh schnüffeln lässt, ist, dass der Hellseher dann auch noch recht hatte. Am Mittwoch, dem 15. Dezember 1926, taucht Agatha Christie nach 11 Tagen wieder auf. Hat ihr Verschwinden tatsächlich vorgetäuscht mit Hilfe ihrer Schwester. Christie hatte herausgefunden, dass ihr Ehemann sie betrog. Deshalb wollte sie einerseits untertauchen und andererseits dem Ehemann auf diese Weise seine geheimen Stelldicheins ordentlich vermiesen. Agatha Christie hat zu diesen 11 Tagen nie Stellung bezogen, nichts aufgeklärt, auch nicht in ihrer Autobiografie. Bis heute ranken sich Gerüchte darüber, dass die Christie sich in dieser Zeit selbst neu verliebt habe oder sie die Aufmerksamkeit um ihre Person als PR-Maßnahme für ihren gerade erschienenen Hercule Poirot-Roman nutzen wollte. Doch nun zurück zu Sherlock Holmes und damit zum dritten und letzten Teil von Anthony Horowitz' Geschichte »Das Geheimnis des Weißen Bandes«. Noch immer sitzt der große Detektiv im Gefängnis, angeklagt des Mordes an einem Mädchen, an Sally Dixon, und eben die wusste scheinbar etwas über das geheimnisvolle House of Silk. Ein Komplott natürlich, doch was ist das House of Silk und vor allem, wo ist es? Inspektor Harriman scheint ein Tribunal über Holmes abzuhalten,

Sein Geheimnis des Weißen Bandes fügt sich tatsächlich in den Kanon der 60 Originalgeschichten ein, wenn wir denn annehmen, dass Dr. Watson von seiner Begegnung mit dem Professor, der Sherlock Holmes eines Tages fast umbringen wird, tatsächlich nichts verraten hat. Chronologisch gelesen würden Sherlock Holmes und Dr. Watson unmittelbar nach der Verhaftung der Carstairs ein neues Problem bekommen. Am Morgen des zweiten Weihnachtstages sprach ich bei meinem Freund Sherlock Holmes vor, um ihm meine Glückwünsche zu überbringen. Und zwar das Problem mit der Weihnachtsgans. Die Gans, Mr. Holmes. Mr. Watson, die Gans. Was ist mit der Gans, Peterson? Sehen Sie sich das an, Sir. Donnerwetter. Ein Diamant, Mr. Holmes. Stimmt doch, ne? Beim Anrichten einer Weihnachtsgans wird ein Edelstein gefunden. Und zwar in der Gans. Das ist doch nicht etwa der blaue Karfunkel, Holmes? Diese Sherlock-Holmes-Geschichte ist unter dem Namen Die Weihnachtsgans bekannt. Der offizielle Titel lautet aber Der blaue Karfunkel. Dir und mir, mein lieber Watson, hat der Zufall ein höchst ungewöhnliches und eigenartiges Weihnachtsproblem gebracht, dessen Lösung allein uns schon genügend belohnt. Und in dieser Geschichte kommt es wie so häufig vor, dass Sherlock Holmes den vergleichsweise harmlosen Täter zwar stellen kann, diesen aber, ohne ihn beispielsweise Inspektor Lestrade zu melden, laufen lässt, um ihm eine zweite Chance zu geben. Oder weil Holmes sich schlicht eingestehen muss, dass er genauso gehandelt hätte. Außerdem ist Weihnachten, Watson, das Fest der Liebe und der Vergebung. In Anthony Horowitz' Geheimnis des Weißen Bandes gab es am Ende keine heitere Happy-End-Plauderei am Kamin in der Baker Street, wo die Sherlock-Holmes-Geschichten üblicherweise enden. Daher möchte ich Ihnen jetzt eine gewissermaßen nachträglich anbieten, ein alternatives Ende unseres Kein-Mucks-Weihnachts-Specials sozusagen. Die Schlussworte des Falles, das Zeichen der Vier, hier gespielt von Klaus Schwarzkopf als Watson und natürlich Peter Pasetti als Sherlock Holmes. Das war also das Ende unserer kleinen Affäre. Sie sehen müde aus, Holmes. Merkwürdig. Bei Ihnen wechselt das, was ich bei jedem anderen Mann als Faulheit bezeichnen würde, mit wahren Ausbrüchen an Kraft und Energie. Ja. In mir ist ein echter Faulenzer und zugleich ein ganz agiler Bursche. Ich denke oft an die Zeilen des alten Goethe. Schade, dass die Natur nur einen Menschen aus dir schuf, den zum würdigen Manne war. Und zum Schelmen der Stoff. Und damit sind wir am Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Soweit kein Mucks, jeden Donnerstag mit einer neuen Ausgabe. Sherlock Holmes und alle weiteren Krimis stehen in der ARD-Audiothek, bei bremen2.de und natürlich überall sonst. In der nächsten Ausgabe haben wir zwei kurze Radio Bremen-Krimi-Komödien zum Jahresausklang für Sie. Eine alt, eine relativ neu. Ein Wiederhören mit Judy Winter, Ulrich Pleitgen, Jens Scholkmann und vielen anderen. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Frohe Weihnachten. Geben wir Sherlock Holmes die letzten Worte. Ich glaube, ich darf so weit gehen und sagen, dass ich nicht völlig umsonst gelebt habe. Sollte ich heute abtreten müssen, könnte ich doch mit Gleichmut auf das Vergangene zurückblicken. Es ist mir nicht bewusst, in mehr als 1000 Fällen meine Kraft auch nur einmal für die falsche Seite eingesetzt zu haben.